Herzlich willkommen zu dieser Meditation. Ich bitte dich, dir jetzt einen Platz zu suchen, an dem du es dir gemütlich machst und du dich voll und ganz entspannen kannst. Nun bitte ich dich, deine Augen zu schließen. Und tief einzuatmen. Beobachte dabei deinen Einatmen. Und beim Ausatmen versuche, ein bisschen länger auszuatmen. Und dann wieder einzuatmen. Ganz tief und ganz langsam auszuatmen und dir Zeit zu nehmen, länger auszuatmen, bis du eingeatmet hast. Und noch einmal tief einatmen. Noch tiefer ausatmen. Lass alles los. Atme nun in deinem Rhythmus weiter. Und entspanne dich. Ich bitte dich, mit mir gemeinsam an einen wunderschönen Ort zu gehen. Und zwar an einen Ort in einer Höhle. Stelle dir vor, du bist in einer Tropfsteinhöhle. Und in dieser Tropfsteinhöhle gibt es einen kleinen See. Und von der Decke tropfen einige Wassertropfen in das Wasser hinein. Beobachte sie. Schaue auf die Wasseroberfläche und sieh, was mit diesem Tropfen passiert. Wie jeder einzelne Tropfen auf dieser Wasseroberfläche ein Muster an Kreisen zieht, ganz individuell. Und dann in diesem großen Ganzen aufgeht zu einem ganz großen Ganzen. Stelle dir nun vor, dass du einer dieser Tropfen bist und lasse dich von der Decke fallen, genau in diesen See. Spüre, wie du auf der Wasseroberfläche auftriffst, wie du Kreise ziehst, die größer und größer und größer werden. Und spüre, wie du nun auf die Reise gehst, in diesem riesigen Meer an Wassertropfen, die alle ein großes Ganzes bilden. Stelle dir vor, wie du weitergetragen wirst von der Dynamik des Ganzen. Wie du auf eine Reise gehst, die dich an Orte trägt, die du jetzt noch gar nicht erahnen kannst. Spüre, wie du völlig ohne Widerstand in diesem großen Ganzen badest und dich tragen lässt von der Energie des Ganzen. Wie du einerseits von der Energie schöpfst und andererseits dem Ganzen deine Energie schenkst. Wie sich alles gemeinsam bedingt und trägt und voranträgt. Lasse dich mitnehmen auf die Reise des Wassers, das du auch bist. Du bist ein Teil des Ganzen, aber auch das Ganze. Du bist untrennbar mit allem verbunden, obwohl du dich nicht komplett auflöst. Du bist du im großen Miteinander. Spüre die Leichtigkeit des Ganzen, das dich trägt und unterstützt. Und je weniger Widerstand du hast gegen das, was kommen mag, umso leichter trägt es dich davon. Je weniger du versuchst, das, was vor dir liegt, zu kontrollieren oder zu bestimmen, was gar nicht geht, wenn du genau hinschaust, was nur eine Illusion ist, denn du bist Teil des Ganzen, das sich bewegt. Und je mehr du dich in diesen Fluss begibst, umso leichter wird es für dich. Je mehr du versuchst, diesen Fluss zu stoppen, was unmöglich ist, umso schwerer wird es für dich. Lasse dich mitnehmen und spüre die Leichtigkeit darin, im Akzeptieren dessen, was kommt. Und sei neugierig. Neugierig auf das, was kommt. Denn jetzt trägt dich das Wasser raus aus dieser Höhle. Ohne dass du viel dazu tun musstest. Du musstest es nur annehmen, akzeptieren und dich treiben lassen. Hast du einen riesengroßen Weg bereits hinter dir gelassen. So leicht kann es sein. Lasse dich mitnehmen und sei neugierig, was jetzt kommt, denn jetzt bist du schon auf dem Weg in eine komplett neue Umgebung. Du bist draußen aus der Höhle und bist ein Teil eines Stroms, der nun abwärts fließt, abwärts eines Gebirgshanges, der dich vorbeiführt an wunderschönen Landschaften. Welch eine Gnade darin liegt, dich dem Strom hinzugeben, der dich an völlig neue Ufer führt. Das ist der Fluss des Lebens, der immer nur eines im Sinn hat. Das Leben zu unterstützen. Leben ist Bewegung, Leben ist Fluss und niemals Stillstand, niemals Starre, aber auch niemals Chaos. Das Leben im Fluss ist nach vorne gerichtet. Das Chaos, was dadurch entsteht, dass man in den Widerstand geht und versucht zu bremsen, was nicht zu bremsen ist. Dadurch entstehen Wirbel, die gerichtete Bewegung nach vorne unterbrechen. Deshalb lass dich treiben vom Leben, lass dich mitnehmen und sei neugierig auf das, was sich dir zeigt. Und lass dich mitnehmen in diesem Fluss, der dich an neue Ufer trägt. Als Teil des Ganzen. Und nimm wahr, dass alles einen tieferen Sinn hat, dass du als Tropfen von der Decke gefallen bist in diesen See, der dich weitergetragen hat, hat einen Sinn, den du jetzt vielleicht noch nicht erkennst, der dir aber offenbar wird, wenn du dich darauf einlässt. Realisiere alles um dich herum, die Landschaft, an der du vorbeifließt. Realisiere, dass der Fluss nun in einen kleinen Bach geleitet wurde, indem es nun nicht mehr ganz so schnell vorwärts geht. Und lass dich überraschen, was sich dir zeigt. Manchmal fließt es schnell, und das ist gut so. Und manchmal fließt es langsam. Und das ist auch gut so. Und manchmal bleibt es stehen und steigt auf und verwandelt sich. Das Wasser verdunstet, wird zur Wolke und regnet wieder ab. Es ist nur vermeintlich ein Stillstand, wenn das Wasser verdunstet. Der Fluss des Flusses ist nicht mehr da, aber er hat sich verwandelt, er hat sich transformiert in das Aufsteigen, das Leichterwerden, in das Verwandeln des Zustands, der Zustandsform. Und die Veränderung der Dynamik. Aber hinter allem steckt ein Sinn. Und sich dem hinzugeben, das ist die Kunst des Lebens, auf die wir uns nur einlassen müssen. Die Kunst des Seins. indem wir uns hingeben, indem wir vertrauen, indem wir annehmen. Und nicht blockieren, stoppen, erstarren, bremsen. Alles das trennt uns vom Leben, von der Leichtigkeit des Lebens. Lass dich mitnehmen. Lass dich anstecken von der Leichtigkeit des Seins, indem du alles das, was ist, annimmst und hinter allem, was ist, einen Sinn annimmst, auch wenn du ihn jetzt noch nicht kennst. Aber alleine die Annahme, dass dich das, was du jetzt erlebst, an einen Ort bringt, an dem du den Sinn erkennen wirst. Das reicht schon, um im Fluss des Lebens wieder dabei zu sein. Spüre, wie es sich anfühlt. Nimm wahr, wie es sich jetzt auf deinen Armen, deinem Körper, deinen Beinen und Füßen anfühlt. Nimm wahr, wie sich in deinem Gesicht und auf deinem Kopf anfühlt. Spürst du den Fluss des Lebens? Genieße es, fühl noch ein bisschen nach. Und nun bitte ich dich, einen tiefen Atemzug zu nehmen. Auszuatmen und wieder einzuatmen und auszuatmen. Und noch ein letztes Mal einzuatmen und wieder auszuatmen. Und jetzt zähle ich von 3 rückwärts bis auf 1. Und bei 1 bitte ich dich, deine Augen zu öffnen und im Hier und Jetzt ganz erfrischt wieder anzukommen. 3, 2 und 1. Herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt. Dehne dich, strecke dich, recke dich oder gähne, wenn du möchtest und komm so richtig wieder im Hier und Jetzt an. Ja, und wenn du magst, fühl einfach noch ein bisschen nach und ja, spüre die Energie, die durch dich hindurch fließt. Lass es noch ein bisschen wirken und ja, lass es dir gut gehen. Deine Karin.